Front der Mann und so lang mit dem Mic in der Hand. Es ist meine Zeit und ich rap für das Land. Jedermann weiß, ich sitze alles am Flams und rock nonstop mit dem ganzen Programm. Oh yeah, ich bin high von dem Land, doch ich bleib unerkannt, weil es Bayern verlangt. Ich roll rein breit wie ein Schrank, flang entspannt, schreibe ganz auf Verstand. Ich pack den Funk, krank aus Band, bald bin ich so reich und hab ne eigene Bank. So lang bleib ich leider blank, ist ein Star, ja vielleicht irgendwann. Weil ich es kann, wer zweifelt daran? Ich glaube an mich selbst, weil ich damit begann. Es ist mein Drang, es ist mein Verlangen, ich will Cash, Respekt und das alles zusammen. Das ist meine Ära, mein Beat und mein Mic. Die P ist vollendet, es ist endlich soweit. Der Traum wird wahr, in diesem Jahr beginnt meine Zeit. Der CNDER mit dem Erlanger Flair gibt dir mehr, also bist du bereit? Oh nein, es hört nicht auf, dieser Mann am Mic ist so heftig drauf. Los und saug dir den Shit, du brauchst den Spliff, komm mit auf den Trip. Bounce und Nick, ich hab's aufgetischt, dir von Bier serviert und du bist ausgeflippt. Für mich sind nicht alle Frauen eine Bitch, ein paar zwar schon und die taugen mir nicht. Genauso wie die Klauze bist, bin ich Battle Rapper, werden rausgeschickt. Mit Faust und Tritt, ihr hattet kaum noch Schritt, darum beklaut ihr mich, hört auf damit. Ich auf dem Spin, schreib tausend Hits für die wahren Herz und die Hip-Hop-Kids. Das ist meine Ära, mein Beat und mein Mic. Die B ist vollendet, das ist endlich soweit. Der Traum wird wahr, in diesem Jahr beginnt meine Zeit. Der CNDER mit dem Erlanger Flair gibt dir mehr, so bist du bereit. Das ist meine Ära, mein Beat und mein Mic. Die B ist vollendet, das ist endlich soweit. Der Traum wird wahr, in diesem Jahr beginnt meine Zeit. Der CNDER mit dem Erlanger Flair gibt dir mehr, so bist du bereit.